Angst, euch pflegt Lügen, im Keim ihr Stück geträumt. Die ganze Nacht bin immer noch nicht aufgewacht. I'm a dreamer, drifting along. I'm a dreamer, dreaming on. Drifting along. Dreaming on. Geträumt von einer schönen Welt, in der jeder was von Freude hält. Geträumt von einer heilen Welt, in der die Liebe zählt. Geträumt von einer neuen Welt, in der jeder was von Gleichheit hält. Geträumt die ganze Nacht, bin immer noch nicht aufgewacht. I'm a dreamer, drifting along. I'm a dreamer, dreaming on. Drifting along. Dreaming on. Aufgewacht, geträumt, die ganze Nacht hab über mich gelacht. 2, 3, 4.